Tod lauert auf seinen Kurs. Der Zwang auf der Linie zu bleiben, der Wille kämpft gegen das Muss. Kälte kriecht langsam durch Kleidung, alles ist feucht und klamm. Es gibt weder Böse noch Gut, nur Glück oder Untergang. Die Jagd nach einer Erinnerung, die Seele brennt tief im Inneren. Es werden Hügel erklommen, Albträume werden geträumt, doch dabei wird nichts gewonnen. Es gibt weder Feind noch Freund, kein Ende ist abzusehen. Alles bewegt sich im Kreis, der Wind haucht sein bitteres Flehen. Alles liegt leblos unter schmutzigem Eis. Einsamkeit überwunden, erkennt man den Fluch und sich selbst. Was geschieht nach diesen Stunden? Mühsam rotiert unsere Welt.